So, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Ich bitte sehr um Verzeihung für die leichte Verspätung. Mein Rechner zickt mal wieder. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Team Polgef heute am 13.03.2018. Fangen wir doch mal mit den Präliminarien an. Eröffnet habe ich um 20 Uhr und 3 Minuten. Protokoll... machen wir alle oder gibt es jemanden, der sich freiwillig bereit erklärt? Gut, dann machen wir es alle. Moderation mache ich, Aufzeichnung läuft bei mir schon. Dann sind wir damit durch. Dann sind wir hier beim Top 0 Organisatorisches. So, da gab es wohl vergangene Woche Ideen. Da ist das Pad verlinkt. Wutze möchte gerne wissen, ob wir da was hätten wegen der AVEU. Ich mache mir gerade mal eben das Pad auf. Wobei ich es für ein Gerücht halte, dass es der 20.02. war. Letzte Woche? War doch schon März? Nein, das war der... Das war der 20.02., das ist schon länger, wo wir darüber diskutiert haben. Okay, gibt es denn dazu irgendwas Neues? Gut, dann schreiben wir dazu einfach, es gibt nichts Neues, also nichts über das von der vergangenen Woche hinaus. Bundesweite Themenwochen liegen momentan noch auf Eis. Junge Piraten, ich sehe Luise jetzt gerade nicht. Ist jemand da? Das sieht nicht so aus. Da steht drin, die tun Dinge und die nächste Bundesvorstandssitzung der jungen Piraten ist voraussichtlich morgen. Okay, damit wären wir dann schon bei den Polgef-Berichten. Lilly war auf der Programmkonferenz Presse, Juristisches, Tagesgeschäft und AG-Archivierung hat sie gemacht. Was genau darunter zu verstehen ist, müsstet ihr dann bei ihr nachfragen. Ich weiß es nicht so genau, auch wenn ich eine gewisse Ahnung habe. Okay, was mich jetzt anbelangt, ich war auf der Programmkonferenz. Und hätte es ja toll gefunden, wenn ich heute schon ein bisschen Nachbearbeitung hätte präsentieren können. Das Dumme ist, ich war dann jetzt gestern und heute bei meinen Eltern. Die hatten nämlich Geburtstag, Muttern gestern, Vatern heute. Und insofern habe ich da jetzt noch nichts nachbereitet. Ich hoffe, ihr könnt mir das nachsehen. Da werde ich mich dann im Lauf der Woche drüber schmeißen. Irgendwelche Fragen zum Thema? Das hört sich nicht so an. Somit wären wir bei Baden-Württemberg und das ist der Klick-Michi und der ist da. Hallöle! Hallo! Also wir hatten am Sonntag einen Infostand. Trotz leichten Regens waren wir recht viele Leute und nebenan noch eine Fahrraddemo, wo ich auch noch mitgefahren bin. Da hat man ganz gut Sichtweite gehabt auch für die Jahreszeit. Dann werden wir am 5.5. den GMM, also den Global Marihuana Marsch in Stuttgart haben. Da können natürlich auch Leute von anderen Orten vorbeikommen, wenn es nicht so weit ist oder wenn sie zufällig eh in der Gegend sind. Dann machen wir weiter mit unserer Wander-Stammtisch-Serie. Der nächste ist jetzt im März. Hab bloß keinen Termin in Bad Mergentheim. Das ist eine ganz gute Sache, weil wir eben viele Orte haben, wo wir keine Stammtische mehr haben, wo es aber doch Interessenten gibt, die zumindest mal gern mal mit Piraten in Kontakt kommen. Und da sind so Wanderstammtische ganz gut und manche können sich dann auch richtig etablieren als regelmäßige Stammtische. Jo, vielen aber herzlichen Dank. Habt ihr Fragen dazu? Nur eine Anmerkung. Schön, dass es aufwärts geht. Da hast du vollkommen recht. Okay, wenn keine weiteren Fragen sind, gehe ich jetzt eiskalt weiter nach Bayern. Da sehe ich allerdings keinen. Ich gehe mal davon aus, die tun Dinge und puzzeln mal wieder an ihrem Programm rum. Jo, damit wären wir dann schon in Berlin bei FJ. Bist du da? Ja, hallo, könnt ihr mich hören? Aber ja. Prima. Wir haben gerade Bezirksvernetzungstreffen in der Pflugstraße und es gibt viele kleine Aktivitäten in Berlin. Morgen habe ich zum Beispiel einen Vortrag zum Thema Zukunftsbranche Cannabis hier in der Pflugstraße 9a. Und ja, da gab es sogar schon Resonanz. Da hat zum Beispiel auch schon eine Zeitung sich gemeldet und einen Artikel geschickt, den sie selber verfasst haben. Da wird morgen jemand kommen. Und diesen Samstag in Berlin haben wir die Demo Aufstehen gegen Rassismus, an der sich die Piraten beteiligen. Ja, so viel dazu. Ja, vielen Dank. Hat jemand Fragen dazu? Schön, dass ihr euch beteiligen dürft. Dürft ihr etwa nicht? Bei uns sind die Demos polizeilich verboten worden. Wie, die Demo Aufstehen gegen Rassismus ist polizeilich verboten worden? Nein, also hier, ich sag gleich was dazu. Jo, wenn wir dann bei Niedersachsen sind. Okay, Brandenburg. Da gibt es derzeit nichts Neues. Das hat Thomas Gaul in Vertretung für den Stefan Schulz-Günther reingeschrieben. Gibt es da irgendetwas hinzuzufügen? Das hört sich nicht so an. Dann rufen wir mal nach Bremen und Hamburg. Ist jemand von dort da? Auch das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Hessen und dem Michael. Ja, hallo, schönen Abend. Hab es doch noch pünktlich geschafft. Ja, ganz kurz. Also wir planen für den 24. und 25. März einen Hessen-Campus über 2 Tage, wo wir halt mal so richtig uns gegenüber sitzend eine Wahlkampfstrategie besprechen wollen. Dazu haben wir schon ein Pad angelegt. Das hatte ich bei den letzten Sitzungen, glaube ich, schon mal angegeben, wo wir so Ideen sammeln. Wir hatten auch eine Telco letzte Woche zu dem Thema, die aber nicht so sehr viele Ergebnisse gebracht hat. Deswegen denken wir, es ist am besten, man trifft sich mal vor Ort und wir werden hier in Marburg da geeignete Räumlichkeiten haben. Am 17. April wird es eine Fortsetzung der Hessentrojaner-Aktionen bei uns geben, in Marburg auch eine Diskussionsveranstaltung, die wir zusammen mit der Humanistischen Union und der Linken organisieren. Da wird es von der Humanistischen Union einen Redner geben und den Jürgen Erdmann von uns Piraten, beziehungsweise Datenschutz Rhein-Main. Und da bin ich ganz froh, dass wir an dem Thema halt weiter sein können. Ja, ansonsten, das war es das Wesentliche eigentlich auch schon. Ich bin derzeit ein bisschen unterwegs, in Hessen die KVs zu besuchen, was sich immer wieder als eine ganz gute Sache darstellt, weil die Leute doch sehr froh sind, wenn sie auch mal besucht werden, ernst genommen werden, man sich mal vor Ort anhört, wo die Probleme sind. Und ich glaube, dass das so ein bisschen Auftrieb verleihen kann und werde das halt auch weitermachen. Und übermorgen haben wir hier in Hessen noch die Möglichkeit, uns rumzuärgern bezüglich Landtag, weil da nämlich von der schwarz-grünen Regierungsfraktion das Informationsfreiheitsgesetz vorgestellt werden wird. Der Entwurf wurde, glaube ich, auf Netzpolitik auch schon mal zerrissen. Da soll viel mit Datenschutzgesetz zusammengelegt werden und ich hoffe, dass wir eine Pressemitteilung und vielleicht sogar einen etwas ausführlicheren Artikel auf die Webseite kriegen. Das muss ich aber mit dem Jürgen noch absprechen. Ja, das wäre es erstmal von unserer Seite. Jo, vielen Dank. Fragen, Anmerkungen? Jo, auf jeden Fall herzlichen Dank für den Einsatz. Das ist stressig, das kenne ich irgendwo her. Gut, MacPom, ist jemand da? Auch das hört sich jetzt nicht so an. Damit wären wir in Niedersachsen bei Adam, der heute wieder durch Thomas Gansko vertreten wird mit dem üblichen ihm eigenen Charme. Ach, ich versuch's doch einfach mal. Ja, wir haben es geschafft, tatsächlich eine Pressemitteilung rauszubringen. Hier im Norden, wo man ja von Feiertagen nicht so sehr verwöhnt ist, hat man sich wohl grenzübergreifend darauf geeinigt, den Reformationstag zum landesweiten Feiertag zu machen. Wir haben die Beschlusslage, die Differenz zu anderen Ländern durch 3 persönliche Feiertage auszugleichen. Das war dann auch der Tenor unserer Pressemitteilung. Und dann hatten wir dankenswerterweise von den Piraten Berlin eine Einladung zum Nabros-Fest, also das kurdische Neujahrsfest hier in Hannover am 17.03. weitergeleitet bekommen. Ich habe mich dann da auch gemeldet, inwieweit wir dort mit aktiv werden könnten. Gab es noch keine Reaktion, was wahrscheinlich damit zusammenhängt, dass dieses Neujahrsfest von Seiten der Polizei verboten worden ist. Dann sollten ersatzweise zwei Demos stattfinden, die sind ebenfalls verboten worden. Begründung, die Organisation, die das Ganze durchführt, NAFDEM, ist von der PKK durchsetzt. Und die PKK darf sich in Deutschland nicht betätigen und somit dürfen auch derartige Veranstaltungen nicht stattfinden. Dann wollten Bundestagsabgeordnete der Linken zusammen mit Kulturschaffenden, namentlich Konstantin Wecker und Dieter Hallervorden, eine Ersatzdemo anmelden und die ist auch verboten worden. Und heute kam dann eine Pressemitteilung des Innenministeriums heraus, dass man jegliche Art von Konfrontation und so weiter entgegentreten möchte. Also irgendwie sieht das aus, als wäre das Ganze von oben gesteuert und das könnte noch spannend werden. Gegen die Verbote laufen Eilanträge vor Gerichten und mal sehen, vielleicht bin ich ja am Sonntag dann doch irgendwo auf der Straße. Ja, das hört sich wirklich spannend an. Habt ihr dazu Fragen oder Anmerkungen? Sami. Thomas, danke für den ausführlichen Bericht. Das ist hochinteressant und ich glaube, dass wir da wirklich zeitnah das benutzen können, um einen richtigen Almauftrieb zu machen. Das sind Dinge, die gehen gar nicht. Und da kann man klagen, da müsst ihr auch klagen, denke ich. Und ich drücke euch da den Daumen, dass da irgendwas auch richtig gut läuft. Denn das kann man nicht unwidersprochen so hinnehmen. Naja, also wie gesagt, die Klagen gehen nicht von uns als Piraten aus, sondern das machen die Organisatoren selber. Aber spannend bleibt es auf jeden Fall. Danke für den Zuspruch. Immer gerne. Jo, sonstige Fragen, Anmerkungen dergleichen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir bei Nordrhein-Westfalen. Da sehe ich jetzt gerade auch keinen persönlich Anwesenden. Mir wird auch nicht widersprochen, dann lese ich schnell vor. Da steht erstmal noch nicht ganz fit. Ich nehme an, das bezieht sich auf Masch, denn der war krank, schon auf der Programmkonferenz. Und es gäbe wohl keine ihm bekannten Neuigkeiten aus NRW. Damit sind wir bei Rheinland-Pfalz. Jürgen. Ja, schönen guten Abend. Kurz, wir waren auch mit 5 Personen auf der Programmkonferenz in Mainz. In Kassel. Dann haben wir ein Save the Date. Das Rheinland-Pfalz, die Piraten Rheinland-Pfalz feiern am 30. Juni ihr 10-jähriges in Koblenz. Dann, wir unterstützen, genau wie Berlin, Aufstehen gegen Rassismus und vielleicht könnten das auch noch ein paar andere Landesverbände tun. Das wäre nicht schlecht. Wir haben in Rheinland-Pfalz ja auch noch das Problem, dass wir Kandel haben und da artet es zurzeit etwas aus. Gleiches passiert leider, ich weiß noch nicht genau, im Mai oder Juni, wohl auch, dass die AfD noch mehrere große Demos macht. Jo, dankeschön. Ja, gibt es von eurer Seite Fragen oder Anmerkungen dazu? Okay, magst noch ganz kurz sagen, wie es dir denn so auf der Programmkonferenz gefallen hat? Gefallen hat es mir gut. Ich habe es ja auf der Programmkonferenz auch schon im Abschluss gesagt. Mir wäre es einfach wichtig, dass dort jetzt nicht nur Programmarbeit gemacht wird, sondern dass auch ein paar organisatorische Dinge, die durch die Überarbeitung des Programms aufgefallen sind, oder dass die aufgearbeitet werden, zumindest mal mit den Leuten in der Antragskommission beredet werden. Und wenn das dabei rauskommt, denke ich, zusätzlich zu einem Aufräumen des Programms wird sich das auf jeden Fall lohnen, dass noch mehr Leute zu den anderen Konferenzen kommen. Jo, dankeschön. Okay, dann gehen wir ja mal weiter erstmal Richtung Saarland. Der Klaus scheint nicht da zu sein. Ist jemand aus dem Saarland da und möchte Dinge erzählen? Und dann gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Dinge tun. Aber ich habe Steve schon gesehen aus Sachsen und da steht auch was drin. Hallo. Hi. Einen Moment mal. Ich muss gerade mal kurz den Hund ablenken. So. Und zwar, wir haben ein bisschen in der Öffentlichkeit getan, in den vergangenen 2-3 Wochen und das läuft ganz gut soweit. Ein paar PMs rausgebracht. Ich habe sogar mal ein kleines Interview gegeben, zwar nicht zu den Themen, die mir PMs geschrieben haben, sondern zu dem Cyberangriff letztens. Rose Jäger und so, ihr wisst bestimmt Bescheid. Und wir wurden sogar mal, ich wurde gefeatured mit einem kleinen Zitat auf der Titelseite der LVZ, yay. Es waren zwar mehr Fragen, aber egal. Wir haben auch hier einen Artikel über unseren Stadtrat bekommen, ÖPNV, kostenloser, fahrscheinloser ÖPNV, ja, laut der Zeitung leider kostenlos, was natürlich nicht stimmt. Also das scheint momentan ganz gut zu laufen. Ich hoffe, das wird auch weiter so gehen. Wir versuchen das natürlich auch weiter zu bedienen und vor allen Dingen über Social Media, dass wir dort ein bisschen mehr Präsenz bekommen. Dann, was jetzt so langsam spruchreif wird, ist, dass wir einen KV auflösen werden. Wir haben jetzt einen Termin für einen Kreisparteitag gemacht, über den Landesvorstand, der dann dazu einlädt. Das wird dann im April passieren. Da werden höchstwahrscheinlich 2 aus Görlitz dort anwesend sein und dann werden wir beschließen, diesen KV aufzulösen. Dann geht es auch weiter mit der Vorbereitung des Wahlkampfs in 2019, wo wir jetzt zumindest erstmal in Dresden schon mal eine Ausschreibung für einen Wahlkampfkoordinator gemacht haben. Und wo nächste in 2 Wochen auch der Kreisparteien oder die Kreismitgliederversammlung der Neustadt-Piraten sind, die dort erstmal ihr erstes Programm besprechen, was wir dann auch in Dresden weiter übernehmen werden und hoffentlich dann auch im Land weitermachen können. Und was auch noch ganz interessant war, dort war ich heute, das nennt sich Teach First. Das ist eine deutschlandweite Organisation, die gibt es seit 2009. Die haben jetzt in Dresden ein Büro aufgemacht und netterweise uns den Piraten Sachsen auch eingeladen. Und da ich Zeit hatte, bin ich da vorbeigegangen. Diese Organisation macht Folgendes, die bilden sogenannte Fellows aus, nennt sich das, die jetzt einen Hochschulabschluss haben, aber keine pädagogische Ausbildung. Die werden, glaube ich, 3 Wochen oder so ausgebildet und dann an verschiedene Schulen geschickt, um dort quasi die Lehrer zu unterstützen für 2 Jahre. Das Ganze wird finanziert hier in Sachsen über das Sächsische Ministerium für Kunst und Wissenschaft und es ist eine gemeinnützige GmbH und die bringen dort quasi Leute in die Schulen, um vor allen Dingen in die Brennpunktschulen, in Anführungsstrichen sage ich mal, die es quasi notwendig haben, dort Unterstützung zu haben und halt keine Lehrer, sondern Leute einfach mit, die dort im Unterricht mithelfen zum einen, aber auch außerunterrichtliche Aktivitäten mit den Schülern machen. Und die Idee ist ganz cool. Und die haben das jetzt hier in Dresden angefangen, wollen jetzt bis zum Schulanfang im August, also im nächsten Schuljahr sozusagen, dort bis zu 60 Fellows hier verteilen in ganz Deutschland. Und ich überlege gerade, wie wir dort vielleicht das unterstützen können, weil Bildung immer wichtig und Bildung, vor allem was Lokales hier, ist natürlich immer eine schöne Sache. Und ich guck mal, inwiefern wir da mit denen in Kontakt bleiben und da zusammenarbeiten können vielleicht. Ja, das ist ja schön. Das hört sich ja auch sehr hoffnungsfroh an. Habt ihr Fragen dazu? Ja, so eine generelle. 2019 sind ja dann wohl Kommunalwahlen bei euch, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja, wie sind bei euch die Kriterien dafür, oder habt ihr auf dem Schirm, wie die Kriterien dafür sind, dass Kandidaten aufgestellt werden können? Frage 1. Und in dem Zusammenhang, war in Görlitz in Planung, dass dort aufgestellt wird? Nein, also da nicht. Ich denke mal, das wird kein Problem sein, Kandidaten aufzustellen. Wenn, dann reden wir nämlich über Chemnitz, Dresden und Leipzig, wo wir jeweils noch einen Stadtrat drin sitzen haben. Also ich denke mal, das sollte ohne Probleme möglich sein. Größeres Ding wird da wahrscheinlich die Landtagswahl beziehungsweise natürlich auch die Europawahl. Da müssen wir dann Unterschriften sammeln. Okay. Gut, man sollte immer auf der Suche sein, wo man noch Mandatsträger unterbringen kann. Ja, das natürlich. Wir unterhalten uns da mit den Leuten, die aus den anderen Kreisen kommen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, einfach andere zu unterstützen. Die Sache ist, dass alle anderen Kreisverbände bis auf Chemnitz, Dresden, Leipzig sind im Prinzip entweder schon virtuell, also aufgelöst, oder halt kaum noch bedient. Das ist ja der Grund, warum wir jetzt den ersten dort drüben wieder auflösen. Wir können das natürlich zum Beispiel dann, das ist auch immer eine Idee, das würde ich vielleicht mal mit einbringen, bei diesem Kreisparteitag in Görlitz das ansprechen, aber ich weiß nicht, da wird es wahrscheinlich auch noch keine Kandidaten geben zu dem Zeitpunkt. Da können wir nur mal mit den beiden Piraten, die noch dort verblieben sind, wenn die noch weitermachen möchten, sagen, okay, wie sieht's aus, haltet mal die Augen offen, wenn es dort einen Kandidaten gibt, den wir, der unterstützenswert wäre, dann können wir das ja ins Auge fassen. Das stimmt. Ja, mal schütteln ist immer gut. Okay, weitere Fragen und Anmerkungen? Das hört sich nicht so an. Dann mache ich jetzt mal einen Rundruf in Schleswig-Holstein und Thüringen. Jemand da? Ach ja, und Sachsen-Anhalt, Verzeihung. Gut, dann nehmen wir an, dass die alle Dinge tun. Ich habe bei Sachsen-Anhalt jetzt erstmal NA reingeschrieben. Ich denke, dass Luise das macht, aber ich weiß es nicht so ganz genau, wie die sich jetzt aussortiert haben. Ingolf auf jeden Fall nicht mehr. Gut, damit wären wir bei den Themenbeauftragten. Da sind wir bei der Sozialpolitik. Da haben wir ja derzeit keinen. Aber gibt es jemanden, der vielleicht aus der AG was erzählen möchte? Sami? Ja, ist lustig. Ich bin ja nicht in der AG. Hört ihr mich? Ja. Ja. Gut, danke. Ich bin ja nicht in der AG, aber wir haben jetzt in Kassel Arbeit und Soziales uns vorgenommen. Und da wurde dann beschlossen, dass das Nächste, was in der AG getan werden muss, um an diesem Punkt weiterzuarbeiten, auch eine Kontrolle stattfinden muss. Wo findet sich überall was bei Arbeit oder Soziales in diesem Falle, was in andere Themenfelder gehört oder was zu uns gehört, in diesem Falle zu Soziales. Und wo kriegen wir den Abgleich hin mit den anderen? Und da muss man sich halt doch zusammensetzen mit allen Themenbeauftragten oder allen AKs. Wo überall ist im Programm etwas, was dann in allen möglichen Unterpunkten auftaucht, was man und was sich dann leider eben auch stellenweise widerspricht. Und deswegen wird also ein Treffen angeleiert. Wann genau, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Das hört sich ja sehr schön an. Vielen Dank, Sam. Hat jemand Fragen, Fragen dazu? Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir auch für deine Teilnahme an der Programmkonferenz. Und husche weiter zur Energiepolitik. Michael. Ja, moin. Am 4. Juni ist wieder die alljährliche Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Wir haben Beirat der Bundesregierung, große Veranstaltung, 1000 Leute. Wir sind ja seit einigen Jahren dabei und haben uns auch wieder angemeldet. Wer auch Interesse hat, das einmal mitzuerleben, die Teilnahme ist kostenlos. Ich habe den Link zur Anmeldung auch reingesetzt. Bis zum 22. Mai kann man sich noch anmelden, wobei ich vermute, man sollte nicht allzu lange noch warten, weil von 3 Workshops sind schon 2 belegt, nur noch der dritte frei. Das ist ein Indiz dafür, dass wahrscheinlich doch die maximale Teilnehmerzahl bald erreicht ist. Zur Nachhaltigkeit. Ich habe noch mal einen Link der Bundesregierung zu dem Thema nachhaltige Ziele reingesetzt. Alles schön nett zu lesen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann merkt man, dass das mehr schöne Worte als Taten sind. In dem Zusammenhang nicht uninteressant. Ende Februar war ein internationales Expertenteam in Berlin. Und ich glaube, auf Einladung des Rates für nachhaltige Entwicklung, und wollte die deutsche Nachhaltigkeitspolitik überprüfen. Die Ergebnisse sollen dann auf der Jahreskonferenz vorgestellt werden. Da darf man dann gespannt sein, wie so die deutsche Nachhaltigkeitspolitik von außen gesehen wird. Ja, und ansonsten haben wir den Absatz zur Energiepolitik in dem internationalen Wahlprogramm für die EU-Wahl ins Englische übersetzt. Guido hat das gemacht, Guido Körber, und auch entsprechend weitergeleitet. Sehr schön, vielen herzlichen Dank. Habt ihr Fragen dazu oder Anmerkungen? Ja, dann sind wir bei der Landwirtschaft. Annette. Ja, moin. Wir arbeiten auch weiterhin am Wahlprogrammantrag für die EU, fürs EU-Parlament. Wir hängen immer noch an dem Punkt Datenhoheit, Digital Rights Management. Dazu ging auch eine Mail an die AG Datenschutz. Noch warten wir auf die Antworten. Sonst müssen wir uns überlegen, wie wir mit diesem Punkt vorwärts kommen. Ja, und dann bin ich ebenfalls angemeldet zur Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Sonst hat sich diese Woche nichts Neues ergeben. Jo, danke schön. Ich habe Bastian am Saalmikro. Ja, schönen guten Abend. Ich habe eine Frage an ihr, Annette. Habt ihr Mercosur und das Abkommen mit der EU auf dem Schirm? Ich persönlich ja. Die AG weiß ich nicht. Nee. Glaube ich nicht. Wäre schön, wenn ihr vielleicht eine Eckviertelstunde Zeit fänden würdet, euch da zu positionieren, weil ich versuche das jetzt gerade im Zusammenhang mit PPU und den Arbeitsgruppen anzustoßen, weil ich finde das ein sehr wichtiges europaweites Thema. Wäre natürlich schick, wenn es Input gäbe, weil ich bin jetzt nicht der Landwirtschaftsfachmann. Ich sehe nur, dass das halt eine Stufe der Dringlichkeit erreicht hat, dass man darüber reden muss. Okay, gut. Vielleicht noch ergänzend dazu, wir haben das schon im Blick, auch die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft ist da jetzt aktiv geworden. Der politische Druck oder der Versuch, dagegen zu arbeiten, nimmt einfach zu. Das ist richtig. Jo. Okay. Gibt's dazu jetzt noch mehr? Das hört sich nicht so an. Oder doch, da ist der Thomas. Hallo. Sprich. Entschuldigung, Mercosur, ich habe das jetzt als Freihandelskommen mit Südamerika vor Augen. Oder gibt es noch was anderes, was ich geistig nicht vom Auge habe? Weil Abkürzungen sind immer spannend. Ja, Mercosur ist dort unten die entsprechende Gemeinschaft der Staaten in Südamerika, die unter gemeinsamen Handelsabkommen bereits arbeiten. Und dieses Bündnis versucht jetzt mit der EU ein Abkommen zu schließen, was relativ fatale Wirkungen hat für die Landwirtschaft, also nicht die Agrarlandwirtschaft, sondern für die normale Landwirtschaft, die wir eigentlich alle wollen. Okay, dann habe ich das also doch in die richtige Richtung geschoben. Danke. Darf ich nur eben ergänzen, also es ging heute auch über Campact, ging eine Unterschriftenaktion gegenüber die Mailinglisten. Wer bei Campact angemeldet ist, hat das vielleicht gesehen. Aber ich nehme das als Hausaufgabe mit für die AG Landwirtschaft, dass wir uns insgesamt für Freihandelsabkommen, dass wir da uns deutlich positionieren müssen. Und die Landwirtschaft schützen, die wird nämlich meistens geopfert. Also die Kleinbäuerliche, die bäuerliche Landwirtschaft. So. Okay. Ja, dann mache ich jetzt mal einen Rundruf. Datenschutz, Digitalisierung, Netzpolitik, Finanzen, Wirtschaft, Außen- und Sicherheitspolitik. Ist jemand anwesend? Okay, die tun offensichtlich sämtlich Dinge. Dann sind wir bei Bildung, Forschung, Wissenschaft. Da steht drin, dass es regelmäßige Mumble-Termine gibt, zweiten und vierten Mittwoch im Monat. Der nächste Termin wäre dann morgen, 14.03.2018, um 19 Uhr im Wumble NRW. Jo, Sami? Ja, ich bin morgen auch noch da. Ob Masch dann wieder gesund genug ist, weiß ich nicht. Und für morgen ist dann für mich die nächsten 3 Wochen erstmal das letzte Mal, weil ich dann in die Reha gehe für 3 Wochen ab dem 21. Und morgen würde ich ganz gerne ein paar mehr Leute sehen als sonst, weil wir nämlich in Kassel Bildung diesmal nicht gemacht haben, aber beim nächsten Mal es wohl sicher drankommen wird. Wir könnten aber schon mal gucken, was, wenn die Leute sich das alles durchgelesen haben, es ist ja sehr lang Bildung, was wir da zu viel haben, was sich erledigt hat und was wir ändern, kürzen, verbessern können. Und natürlich auch mit drüber nachdenken, was wir für uns erstmal schon mal machen können mit dem Europaprogramm in Sachen Bildung. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen oder Anmerkungen? Dann schreie ich mal einmal kurz nach Queer- und Drogen- und Suchtpolitik. Jemand da? Jemand was zu erzählen? Okay, aus der Familienpolitik gibt es nichts Neues zu berichten. Und damit wären wir bei der internationalen Koordination. Da steht einiges drin, dann hätte ich doch gerne genau den Thomas. Ja, der Thomas ist aber parat, deswegen gleich zuerst das PPI. Wir hatten unsere Think-Twice-Konferenz mittlerweile vergangene Woche, übers Wochenende beginnt mit Purim. Ich gebe mal zu, wir haben freundlicherweise, ich durfte ja auch vor Ort sein, sag ich mal, auch dieses Purim so ein bisschen gehackt. Wir sind dann auch mit einer wunderbaren Band, die namens La Piratas Piratas unterwegs war, einfach durchmarschiert und haben das mal nice gehackt. Kam sehr gut auch an. Die sind eigentlich von zwei Seiten auch gekommen. Die Band hat sich auf zwei geteilt. Leider hatten wir uns dann vor Ort mal wieder nicht gefunden, aber das ist das typische Piratenschicksal, was wir, glaube ich, kennen. Die Konferenz selber, ich sag mal, war durchmischt besucht. Die Technik, die wir hatten, war, ich sag mal so, dürftig, aber wahrscheinlich dem Budget angemessen, weil Low Budget ist both Low Budget. Aber man arbeitet daran. Es gab auch viele interessante Gespräche, nicht nur am Rande, auch manchmal auch während der Konferenz. Unter anderem haben wir uns mal drüber unterhalten, auch die Fehler, die man untereinander begangen hat innerhalb der Piratenparteien. Es war ein sehr offener Austausch, das fand ich persönlich sehr gut. Am meisten hat mir gefallen, doch am Sonntagabend dann der Beitrag des Wahlkampfmanagers der tschechischen Piraten, der wirklich in epischer Breite mal erklärt hat, wie sie ihre Wahlkampfkampagne durchgezogen haben, wie sie generalstabsmäßig geplant war, wie Leute eingebunden worden waren und sich alle auch an den Fahrplan gehalten hatten. Wie man gesehen hat, das hat dort wunderbar funktioniert. Persönlich hoffen wir, wir kriegen das für Deutschland auch zu den Europawahlen hin. Jedenfalls ansonsten war wirklich eine schöne Veranstaltung. Ich hoffe mal, wir werden die auch weiterhin haben, auch in dieser Art und Weise. Gott sei Dank, man redet ja auch mit Leuten. Man hat sogar festgestellt, es gäbe sogar von der Stadt Jerusalem entsprechende Zuschüsse, wenn man diese Konferenz in eine bestimmte Größenordnung hebt, die bei irgendwo 200 bis 300 Teilnehmern liegt, dann würde man auch das bezahlt bekommen vom israelischen Staat, in diesem Falle von der Stadt Jerusalem. Muss man mal gucken. Ansonsten habe ich noch erfahren, dass man wohl dieses Jahr versuchen wird, einen ehemaligen Kandidaten, der schon mal kandidiert hatte für das Amt des Bürgermeisters von Jerusalem, das ist jetzt schon wieder 2008 gewesen, dieser Kandidat wird wohl dieses Jahr erneut antreten, ist auch eine relativ bekannte Persönlichkeit in Jerusalem. Ich lasse mich überraschen, ob das auch wirklich dann so klappt. Weil wenn, wäre das ein schöner, nicer Hack, den man dann hinkriegen könnte. Aber müssen wir abwarten, wie die Entwicklung sich so ergibt. Das nächste Board-Meeting war gestern. Die Leute sind ja fleißig. Ich musste mich ein bisschen entschuldigen. Ich war da irgendwie bei irgendeinem Jahresanfang vom BVMW. Gibt ja aber noch andere. Aber man hat also gestern auch schon einige Sachen schon wieder angesprochen, die mit 2018, 2019 zu tun haben. Geht also auch ohne einen, also man arbeitet und das finde ich auch gut. Weiterhin, das ist gerade heute nochmal wieder versucht worden, wir wollen ja weiterhin 2 Teilnehmer aus Deutschland für die PPI anmelden bei der UN-Klimakonferenz 2018 in Katowice in Polen dieses Jahr. Das ist Anfang Dezember, 2. bis 14., wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Aber freundlicherweise das System der UN, die haben da ja alles technisiert, ist da furchtbar spannend und man findet diese Konferenz in dem Anmeldesystem immer noch nicht. Und was müssen wir mal gucken? Wir bleiben da am Ball. Andere Baustelle, PPU, hatten auch ihr letztes Board-Meeting gestern. Da gibt es also die wichtigste Neuigkeit, ist auch heute vorhin schon über die Mailinglisten gelaufen. Die Arbeitsgruppen werden jetzt europaweit einberufen. Das heißt, der erste Termin findet am 25.03.2018 um 20 Uhr statt im NRW-Mammel. Das entsprechende Pad und Unterpads auch für Themenbereiche ist mittlerweile gegeben. Kann auch jeder rein und ich sag mal so, bitte verbreitet die Einladung, das wäre wirklich sehr interessant. Übrigens, Sidekick nochmal kurz zu Jerusalem, wahrscheinlich haben wir sogar jemanden gefunden aus dem internationalen Bereich, der uns helfen wird bei dem Thema Künstliche Intelligenz. Da hatten wir in der Vergangenheit immer ein paar Schwierigkeiten, Ansprechpartner zu finden. Wir haben jetzt mindestens schon mal einen gefunden. Internationale Koordination arbeitet, findet um 21 Uhr heute die nächste Sitzung statt. Und weil Europawahlen ja stattfinden, das Team EU19 trifft sich dann heute so um 22 Uhr. Wie üblich, weitere Mitstreiter sind gesucht, etc. Wie sich das gehört, die Arbeit hat begonnen. Wie man auch merkte, wir müssen uns wirklich nach vorne gehen. Das heißt, wir müssen jetzt auch wirklich gucken, wie wir Pressestrategie fahren, wie wir Wahlkampfstrategie aufbauen, national als auch international. Deswegen auch weitere Mitstreiter gerne gesucht, weil arbeitsteilig ist immer besser, als wenn das alles nur auf, wie heißt das woanders, 3 Schultern lastet. Oder 3,5, wie auch immer. Und als kleine Erinnerung, die Aufstellungsversammlung wird am 9. und 10.06.2018 stattfinden im Sommer da. Sichert euch rechtzeitig Plätze und guckt auch, auch für der erste Gedanke ja schon mal da war von Wutze vorhin, macht euch schon mal Gedanken über Kandidaten. Weil Kandidaten sind das Wichtigste, was wir brauchen. Und gute Kandidaten, die wir dann später dann auch in der Wahl auf der Liste haben, ist das wirklich das Brot, von dem wir dann leben können, weil das ist unsere Außenwirkung, die wir zur Wahl haben. Besten Dank und Nachfragen gern. Tja, da habe ich doch schon einen Bastian am Mikro. Ja, ich habe mal kurz gedingst da. Ich habe den 206 das reingestellt, was du gesucht hast. Das steht unter Events. Da kannst du dich auch anmelden. Ja, den Link hatte ich auch drin, aber der alleine reicht noch nicht aus. Der ist im internen System nicht drin. Na doch, aber egal. Nein, im internen System zur Anmeldung ist der noch nicht zu finden. Aha. UN ist ein Bürokratenapparat. Okay, gibt's denn ansonsten noch Fragen an die internationale Koordination? Das hört sich nicht so an, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Thomas. So, damit wären wir dann beim Tagesordnungspunkt 4, Sonstiges. Da steht jetzt einiges drin. Interessant gerade auch für Hessen BGE-Turnier, BGE-17-Turnier Blog. Da gibt es wohl eine Arbeitstagung. Da ist auch ein Link im Pad und eine Abendveranstaltung mit Anke Domscheit-Berg, mit Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn am 25.05. um 19 Uhr im Gewerkschaftshaus in Frankfurt am Main. Die Arbeitstagung ist dann an der, ich nehme mal an, Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen, Offenbacher Landstraße 224, auch in Frankfurt am Main, am 26.05. Genaueres steht dann auch im Pad. Bastian, kann ich was für dich tun? Ja, ich habe dazu eine Nachfrage, deswegen bin ich ins Saalmikrofon gesprungen. Ja, wenn ich wüsste, wer es reingeschrieben hat, aber frag mal, vielleicht hat jemand eine Antwort. Ach du! Ja, nee, da sonstiges hier gerade, was du vorgelesen hast. Also bin ich nur so empfindlich oder teilen diese Empfindsamkeit auch andere? Ich halte es für, sagen wir mal, unschick, wenn wir Werbung für politische Mitbewerber machen und vor allen Dingen, wenn es ehemalige Piraten sind. Vielleicht könnte man da auch mal drüber nachdenken, aber vielleicht bin ich zu empfindlich. Gernot, Bastian, genau das war der Grund. Ich habe das da reingemacht. Wir haben das jetzt mittlerweile aber unterstützt von den Piraten in Rheinland-Pfalz. Ob die Hessen das machen, ist nicht. Wir können aber zum Beispiel vor Ort, oder nicht wir können, wir werden vor Ort einen Infostand machen. Es wird wohl auch ein Pirat noch an der Diskussion teilnehmen. Gernot ist da zurzeit dran zu gucken, wie wir das hinkriegen, wer den beiden Personen dann aber auch was gegensetzen kann. Und das ist deswegen ist das eigentlich ganz wichtig, besonders wenn wir vor Ort als Piraten eigentlich auftreten, zum Beispiel mit Informationsmaterial und so weiter und so fort. Und wenn das parteiübergreifende Veranstaltungen sind, gerade die benötigen wir, glaube ich. Jo, dann habe ich noch Sami am Saalmikro. Ja, danke. Nur ganz kurz. Ich denke, wenn, ob das jetzt ehemalige Piraten sind, wenn es nicht gerade die sind, die uns auch heute noch dauernd ans Bein pinkeln, da würde ich das schon lassen. Aber ansonsten geht es ja darum, was ist gut, was ist interessant. Und dann ist mir das völlig egal, von wem das kommt, es sei denn, es kommt von der AfD oder Ähnlichem. Dann würde ich es mit Sicherheit boykottieren, aber in allen anderen Fällen eigentlich eher nein. Da ist es wichtig, gute Zusammenarbeit zu haben. Und wir können es uns am allerwenigsten leisten, Naserümpfen zu sagen, ja, die sind von den Linken oder von den Grünen oder von sonst wie. Da gibt es auch gute Leute. Und Anke Domscheit-Berg macht auch einen guten Job. Also davon mal ganz abgesehen. Jo. Vielen Dank. Weitere Fragen und Anmerkungen dazu? Das hört damit, sich ja, damit, ja. Damit können wir eine eigene Abendveranstaltung füllen. Also da hätte ich ungefähr eine halbe Stunde was zu sagen. Nein, das lassen wir jetzt. Okay, dann habe ich in Zeile 237 eine Nachfrage. Ich nehme mal an, die ist von Bastian. Wer ist denn für die AGs respektive Archivierung der AGs zuständig? Warum geschehen hier Dinge ohne Rücksprache mit den AGs? Wieso wird die Aufstellung, die im Wiki unter AG-Liste neu ist, ignoriert? Der Link ist im Pad. Die Antwort auf diese Frage ist, da ist Lilly zuständig, die ist hier der Ansprechpartner zum Thema. Okay, sonst noch irgendwas dazu, Bastian? Ja, erstens gibt es nicht eine erste und eine zweite Version, die sind längst überholt, steht auch deutlich drüber, dass es eine veraltete Version ist, die sind aus archivarischen Gründen noch da, kann man einfach mal raufgucken und im Übrigen der Hinweis, dass man Lilly fragen soll, ist halt schwierig, weil Lilly in der Regel nicht hier ist und wenn man nachfragt in der anderen Sitzung, wo sie hin und wieder mal da ist, wird mitgeteilt, das ist kein Thema für zum Beispiel die Bundespresse. Na, das ist es wirklich nicht. Aber darauf zu verweisen, ist halt schwierig, nicht? Und ich hätte gerne mal die Fragen gestellt, und zwar öffentlich, wie man hier dazu kommt, den AGs irgendwie Vorschriften zu machen, mit welcher Berechtigung. Und dann versuch's doch einfach mal in der Bundesvorstandssitzung. Dann werde ich das tun. Danke. Hauptsache, es wird dann auch behandelt und nicht einem das Wort abgeschnitten wie jetzt. Ja, Eiself? Ja, ich möchte trotzdem mal die Frage stellen, wenn ihr das neu organisiert und sonst was habt, warum wird dann auf der Bundeshauptwiki-Seite nicht die Seite auch ausgetauscht? Weil, wenn man über die Bundeshauptseite kommt, landet man zuerst in der Version 1. Dort wird verlinkt auf die Version 2. Und die Seite, die ihr jetzt neu angelegt habt, ist nirgendwo auf diesen Seiten verlinkt. Kollege Frank, Eiself kann ich dir direkt beantworten. Work in Progress heißt das Spiel, weil das ist eine ganze Menge, die hier durchgearbeitet wird. Und man lässt auch noch den Leuten die Chance, erstmal zu gucken in den jeweiligen AGs, ob denn das alles richtig eingetragen ist. Und danach wird es dann umgetauscht. Ich möchte aber nur mal erwähnen, dass wenn man was ändern möchte, weil man irgendwo einen Hinweis bekommen hat, geht man über die normalen Seiten und nicht über Unterseiten. Dann kann man das auch direkt verlinken von der Hauptseite, dass das die neue Liste ist, wo man suchen kann und auch durchsuchbar sein sollte. Frank, lieben gerne der Hinweis, es sei ja gerne angenommen. Trotzdem KISS-Prinzip hier, erstmal das Neue fertig haben und dann wird es ausgetauscht. Jo, herzlichen Dank, lieber Thomas. Okay, gibt es denn unter Sonstiges jetzt sonst noch etwas? Ja, Frank? Und zwar, ich habe eine ganz kurze Nachfrage. Ihr hattet ja am Wochenende eure erste Programmkonferenz. Du hast ja auch ganz oben hast du das Pad verlinkt. Frage, wann wird jetzt mal aufgezeigt, wo die neuen Inhalte oder beziehungsweise diese Arbeitsschritte, die da sehr gut gemacht worden sind, zusammengefasst. Und ich weiß, das soll noch über Diskurs und sonst was diskutiert werden, aber dass die Leute, die sich damit beschäftigen möchten, irgendwo damit arbeiten. Gibt es da irgendwo so eine Gesamtzusammenfassung, wo man sagt, das sind die überarbeiteten Pads? Weil deine Liste war ja eben auch deine erste Arbeit, nämlich Zusammenstellung erstmal von allem. Ja, wie ich eingangs schon sagte, war ich im Anschluss, und zwar im direkten Anschluss an die Programmkonferenz bei meinen Eltern. Die hatten nämlich Geburtstag, meine Mutter am Montag und mein Vater heute. Deswegen bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. Das wird es selbstverständlich geben, das ist ganz klar. Das Diskurs müsste jetzt eigentlich auch relativ bald kommen. Ich gehe jedenfalls davon aus. Da hängt es noch an einer kleinen kommunikativen Geschichte, aber das dürfte jetzt innerhalb kürzester Zeit durch sein. Und danach kommt dann eben Diskurs und danach kommen dann auch Mumble-Termine. Und wir können, und ich muss auf jeden Fall auch nochmal drüber gucken, ob ich da noch irgendwie eine Zusammenfassung basteln, machen, tun muss. Da bin ich aber echt noch nicht zugekommen, drauf zu gucken. So, und die zweite Frage, die sich gestern bei uns gestellt hat, es können ja nicht immer alle anwesend sein in Kassel. Ist es für die nächste Programmkonferenz geplant, die Arbeitspads, wo drin gearbeitet wird, öffentlich zu stellen, sodass man auch von extern Kommentare und sonst was reinschreiben kann? Das halte ich persönlich für kontraproduktiv bei Präsenzveranstaltungen, wenn du nicht gleichzeitig streamst, sodass die Leute praktisch mehr oder weniger teilnehmen. Und wir können sehr wahrscheinlich nicht aus allen Räumen streamen. Grundsätzlich bin ich so der Ansicht, dass bei Präsenzveranstaltungen die Pads tatsächlich, je nachdem, wie die einzelne Arbeitsgruppe das gerne möchte, entweder öffentlich oder nicht öffentlich sein sollten. Da kommt es tatsächlich drauf an, wie die Arbeitsgruppe das möchte. Entsprechend werden das dann die einzelnen Gruppen meiner Ansicht nach entscheiden und dann eben dort. Okay, gebe ich so weiter. Vielen Dank. Okay. Sonstiges? Okay, dann Informationen. An jedem 15. eines jeden Monats um 20 Uhr ist die Marina Mumble im NRW Mumble. Das ist tatsächlich dann diesmal übermorgen. Schüttelt doch bitte nochmal eure Landesvorstandskollegen etc. Denn das ist dann die Runde, in der wir Dinge besprechen, die sonst nirgendwo vernünftig besprochen werden können. Dann noch die Info an alle Landesverbände. Informationen der Landesverbände für Presse und Social Media bitte mit Ansprechpartner schicken an sg-presse@listspiratenpartei.de. Steht auch so im Pad. Ja, der Michi zappelt. Hast du noch Worte von bleibendem Wert? Nee, sorry. Bin auf die Push-to-Talk-Taste gekommen. Haha, schön. Ich bin nicht allein. Okay, hat noch jemand Worte von bleibendem Wert? Michael? Ja, ich habe mich gerade gemeldet. Wir haben ja noch einen Moment Zeit. Und zwar schaue ich mir jetzt doch regelmäßig den Twitter-Account von uns an und kann das vielleicht nicht so beurteilen, aber ich habe den Eindruck, dass der doch sehr informativ ist. Ich schaue auch manchmal bei den Grünen vorbei, wo deutlich weniger Informationen veröffentlicht werden, weitergetweetet wird etc. Also das macht auf mich einen sehr positiven Eindruck. Ich glaube, Isan macht das, finde ich ganz toll. Frage, wie ist die Entwicklung des Accounts mit Followern und so weiter in den letzten vielleicht 2 Monaten? Gibt es da eine positive Entwicklung? Kann mir da jemand was sagen? Ja, Isan steht ja schon am Mikro. Also erstmal ganz lieben Dank. Geht natürlich runter wie Die Entwicklung stagniert momentan. Also wir hatten schon deutlich bessere Zeiten mit Zugriffen, mit Interaktionen. Aber momentan stürzten wir wenigstens nicht mehr so ab. Das war nämlich vor kurzem auch noch so. Aber seit ungefähr anderthalb Monaten stabilisiert sich's halbwegs. Und die Interaktionen nehmen so ganz langsam wieder zu. Ich denke mal, während des Wahlkampfes haben natürlich sehr viele Leute auf unseren Account zugegriffen. Das hat sich dann wieder etwas gelegt. Und so langsam, vielleicht auch mit dem Frust wegen der GroKo und so weiter, gucken die Leute dann jetzt doch wieder etwas öfter unsere Tweets an. Ja, vielen Dank. Okay, gut. Hat dann sonst noch jemand was von bleibendem Wert? Ja, dann bedanke ich mich bei allen Teilnehmern, bei allen, die Beiträge geleistet haben und bei allen, die einfach nur zugehört haben. Ich hoffe, es war informativ für euch. Ich schließe diese Sitzung um 20 Uhr und 53 Minuten und wünsche euch allen einen wunderschönen Abend. Bis nächsten Dienstag.